Abschnitt 14 aus Armadale, zweiter Band von Wilkie Collins, übersetzt von Marie Scott. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 9. Kapitel, Teil 1. Alan war noch nicht zurückgekehrt, als Midwinter im Hause anlangte. Es hatte sich nichts ereignet, außer dass eine Entschuldigung aus dem Parkhäuschen gesandt worden war. Major Milroys Empfehlung und er bedauere, dass Mrs. Milroys Krankheit ihn verhindern müsste, Armadale bei sich zu sehen. Es war klar, dass Mrs. Milroys gelegentlichen Krankheitsanfälle nicht bloß vorübergehende Störungen in dem häuslichen Frieden bewirkten. Wenigstens hatte Midwinter nach dem, was er selbst vor etwa 3 Stunden vor dem Parkhäuschen gehört hatte, diese Überzeugung gewonnen. Midwinter begab sich in das Bibliothekszimmer, um unter den Büchern die Rückkehr seines Freundes geduldig abzuwarten. Es war nach 6 Uhr, als die wohlbekannte herzliche Stimme wieder im Hause gehört ward. Alan stürzte in einem Zustande unbezwinglicher Aufregung in das Bibliothekszimmer und stieß Midwinter, ehe dieser ein Wort sagen konnte, ohne alle Zeremonie wieder in den Sessel zurück, von dem er sich zu erheben im Begriff war. »Hier ist ein Rätsel für dich, alter Junge«, rief Alan. »Warum gleiche ich dem Aufseher des Augias-Stalles, ehe Herkules herbeigerufen wurde, um denselben auszufegen?« »Weil ich meine Stellung zu behaupten hatte und eine arge Schweinerei daraus gemacht habe.« »Warum lachst du nicht?« »Beim heiligen Georg, er sieht die Pointe nicht. Versuchen wir es noch einmal. Warum gleiche ich dem...« »Um Himmels Willen, Alan, sei einen Augenblick ernsthaft«, unterbrach ihn Midwinter. »Du weißt nicht, wie sehr mir daran gelegen ist, zu hören, ob du die gute Meinung deiner Nachbarn wiedergewonnen hast.« »Das sollte das Rätsel dir gerade erzählen«, erwiderte Alan. »Nun, im Ganzen geht meine Ansicht dahin, dass du besser getan haben würdest, wenn du mich nicht unter jenem Baume im Park gestört hättest. Ich habe mir die Sache genau berechnet und habe das Vergnügen, dich zu unterrichten, dass ich, seit ich dich sah, in der Meinung der ansässigen Gutsherrenschaften genau um 3 Stufen tiefer gesunken bin.« »Natürlich musst du deinen Scherz durchsetzen«, sagte Midwinter bitter. »Nun, wenn ich nicht lachen kann, so kann ich doch warten.« »Mein lieber Junge, ich scherze nicht. Ich meine wirklich, was ich sage. Du sollst hören, was sich ereignet hat. Du sollst einen ausführlichen Bericht über meinen ersten Besuch haben. Derselbe wird eine Probe von allen übrigen sein.« »Zuerst lass dir gesagt sein, dass ich in der besten Absicht von der Welt geirrt habe. Als ich aufbrach, um diese Besuche zu machen, war ich, wie ich offen gestehe, in Wut über jenes alte Tier von Advokaten und hatte allerdings ein Lüstchen, mich übermütig zu benehmen. Aber dies Gefühl verlor sich unterwegs und bei der ersten Familie, der ich meinen Besuch machte, trat ich, wie gesagt, mit den besten Absichten von der Welt ein.« »Oh, du lieber Himmel, in diesem Hause wie in jedem anderen, in das ich später kam, immer und immer wieder dasselbe funkelnagelneue Empfangszimmer, in dem ich warten musste, dahinter dasselbe zierliche Gewächshaus, dieselben ausgewählten Bücher zu meiner Durchsicht, ein religiöses Buch, ein Buch über den Herzog von Wellington, ein Buch über den Sport und ein Buch über nichts Besonderes mit prachtvollen Illustrationen geziert. Herunter kam der Papa mit seinem hübschen weißen Haar und die Mama mit ihrer hübschen Spitzenhaube. Herunter kam der junge Mister mit seinem rosigen Angesichte und seinem strohfarbenen Backenbarte und die junge Miss mit ihren runden Wangen und umfangreichen Röcken. Denke nicht, dass ich im geringsten unfreundlich war. Ich machte den Anfang stets in derselben Weise mit ihnen. Ich bestand darauf, allen die Hand zu geben. Dies machte sie gleich stutzig. Wenn ich dann zu dem zarten Punkte, dem öffentlichen Empfange kam, so gebe ich dir mein Ehrenwort darauf, dass ich mir die größte Mühe von der Welt gab, mich zu entschuldigen. Aber es hatte nicht die geringste Wirkung. Sie ließen meine Entschuldigungen zum einen Ohre hinein und zum anderen wieder hinausgehen. Einige Leute würde dies entmutigt haben, ich dagegen versuchte es auf andere Weise mit ihnen. Ich wandte mich zunächst zum Herrn des Hauses und stellte ihm die Sache ganz freundschaftlich vor. Die Wahrheit zu gestehen, sagte ich, wünschte ich dem Reden halten zu entgehen. Ich hätte mich da erheben müssen, wissen Sie, und Ihnen ins Gesicht sagen, dass Sie der Beste aller Menschen sind und dass ich um Erlaubnis bitte, auf Ihr Wohlsein trinken zu dürfen, worauf dann Sie sich erheben und mir das Gleiche ins Gesicht sagen und so weiter, Mann für Mann, indem wir rund um die Tafel herum einander loben und langweilen. In dieser leichten, unbefangenen, überzeugenden Art und Weise stellte ich ihm die Sache vor. Meinst du, dass ein einziger von ihnen es in demselben freundschaftlichen Geiste aufnahm? Nicht einer. Ich bin der festen Überzeugung, dass sie ihre Reden für den Empfang mit den Fahnen und Blumen in Bereitschaft hatten und dass sie heimlich ärgerlich über mich sind, weil ich ihnen den Mund stopfte, als sie gerade anzufangen im Begriff waren. Wie dem immer sei, so wie wir zu dem Gegenstande der Reden kamen, ob sie denselben zuerst berührten oder ich, augenblicklich sank ich die erste jener drei Stufen in ihrer Achtung. Glaube nicht, dass ich mir keine Mühe gab, mich wieder zu erheben. Ich machte verzweifelte Anstrengungen, da ich die Entdeckung machte, dass sie sich alle zu wissen sehnten, welch eine Art von Leben ich geführt, bis ich das Besitztum Thorpe Ambrose erbte, so tat ich mein Möglichstes, um sie zufriedenzustellen. Und was bewirkte dies wohl? Ich will gehangen sein, wenn ich ihnen nicht eine zweite Täuschung bereitete. Während sie entdeckten, dass ich niemals in Eton oder Harrow, Cambridge oder Oxford gewesen sei, waren sie förmlich stumm vor Erstaunen. Ich denke mir, sie hielten mich für eine Art Vagabund. Kurz, ich sank die zweite Stufe in ihrer Achtung. Macht nichts. Ich ließ mich nicht aus dem Felde schlagen, denn ich hatte dir versprochen, mein Möglichstes zu tun, und ich tat es. Ich versuchte zunächst ein heiteres Geplauder über die Umgegend. Die Frauen sagten nichts Besonderes, die Männer fingen zu meinem unaussprechlichen Erstaunen alle an zu kondolieren. Sie sagten, ich werde innerhalb 20 Meilen vom Hause kein Koppel Hunde zu finden imstande sein, und sie hielten es für nicht mehr als recht, mich davon zu unterrichten, in welcher schmachvollen Weise man zu Thorpe Ambrose die Wildlager vernachlässigt habe. Ich ließ sie zu Ende kondolieren, und was glaubst du, tat ich dann? Ich brachte mich abermals in die Patsche. »Oh, lassen Sie sich das nicht kümmern«, sagte ich, »es liegt mir durchaus gar nichts an irgendeiner Art von Jagd. Wenn ich auf meinem Spaziergange einem Vogel begegne, ist es mir unmöglich, eine Begierde zu fühlen, ihn zu töten. Es macht mir im Gegenteil Vergnügen, den Vogel umherfliegen und sich seines Daseins freuen zu sehen.« »Da hättest du ihre Gesichter sehen sollen.« Hatten sie mich vorher für eine Art Vagabond gehalten, so hielten sie mich jetzt offenbar für toll. Es herrschte eine Totenstille und ich sank die dritte Stufe in der allgemeinen Achtung. Im nächsten Hause und im nächsten und wieder im nächsten ging es ebenso. Ich glaube, wir waren alle vom Teufel besessen. Es kam stets auf eine oder die andere Weise zum Vorschein, dass ich keine Reden halten könne, dass ich ohne Universitätsbildung aufgewachsen sei und dass ich Vergnügen an einem Spazierritt finden könne, ohne einem unglückseligen, übelriechenden Fuchse oder einem armen, wahnsinnigen kleinen Hasen nachzugaloppieren. Diese drei unglücklichen Fehler in mir sind, wie es scheint, bei einem Gutsbesitzer unverzeihlich, namentlich, wenn er den Anfang damit gemacht hat, dass er einem öffentlichen Empfange aus dem Wege gegangen ist. Ich denke, am besten kam ich noch mit den Gemahlinnen und Töchtern fort. Die Frauen und ich verfielen überall früher oder später auf Mrs. Blankets und ihre Nichte. Wir wurden stets darüber einig, dass sie sehr weise gehandelt haben, indem sie nach Florenz gezogen seien. Und der einzige Grund, den wir für diese Ansicht anzugeben hatten, war der, dass die Betrachtung der Meisterstücke italienischer Kunst nach dem traurigen Verluste, den die beiden Damen erlitten, einen wohltätigen Einfluss auf ihr Gemüt haben werde. Ich gebe dir mein feierliches Wort darauf, dass jede einzelne der Damen in jedem Hause, das ich besuchte, früher oder später auf Mrs. und Miss Blankers Verlust und zu den Meisterstücken italienischer Kunst zu reden kam. Was wir ohne die Hilfe dieses glänzenden Gedankens hätten anfangen sollen, weiß ich wirklich nicht. Der einzige angenehme Augenblick bei all diesen Besuchen war der, wo wir alle zusammen die Köpfe schüttelten und erklärten, dass die Meisterwerke sie trösten würden. Was den Rest betrifft, so habe ich nur noch eins zu sagen. Was ich an einem anderen Orte sein könnte, weiß ich nicht. Hier aber bin ich der unrechte Mann am unrechten Orte. Lass mich in Zukunft mit meinen eigenen wenigen Freunden auf meine eigene Weise fertig werden. Verlange alles in der Welt von mir, nur verlange nicht, dass ich noch fernere Besuche bei meinen Nachbarn machen soll. Mit dieser charakteristischen Bitte schloss Allen seinen Bericht über seine Entdeckungsreise unter den ansässigen Gutsherrschaften. Midwinter schwieg einen Augenblick, er hatte Allen bis zu Ende plaudern lassen, ohne seinerseits ein Wort zu sagen. Der unglückliche Erfolg der Besuche, ein Erfolg, der in Verbindung mit allen übrigen seit gestern gemachten Erfahrungen Allen gleich beim Beginn seines Aufenthalts in der Gegend mit Ausschließung von allem gesellschaftlichen Verkehr bedrohte, hatte Midwinters Kraft so vollständig gebrochen, dass er unfähig war, den ihn allmählich beschleichenden, drückenden Einflüsse seines Aberglaubens noch fernern Widerstand zu leisten. Es kostete ihn schon einige Anstrengungen, jetzt zu Allen aufzublicken, noch mehr kostete es ihn Anstrengungen, sich zu einer Erwiderung zu ermannen. »Es soll geschehen, wie du wünschest«, sagte er ruhig. »Ich bedauere das, was sich zugetragen hat, aber ich bin dir nichtsdestoweniger dankbar dafür, Allen, dass du getan, was ich dich zu tun bat.« Sein Haupt sank auf seine Brust und die fatalistische Resignation, die ihn schon auf dem Wrack beruhigt, beruhigte ihn auch jetzt wieder. »Was sein muss, wird sein«, dachte er abermals, »was habe ich und was hat er mit der Zukunft zu schaffen?« »Guten Mut«, rief Allen, »was deine Angelegenheiten betrifft, so befinden sich dieselben jedenfalls auf gedeihlichem Wege. Ich machte einen angenehmen Besuch in der Stadt, von dem ich dir noch nicht erzählt habe.« Ich habe Pettgift gesehen und Pettgifts Sohn, der ihm in der Expedition behülflich ist. Sie sind die beiden herrlichsten Advokaten, die mir je im Leben vorgekommen sind. Und was noch mehr ist, sie können uns den Mann verschaffen, dessen du bedarfst, um dich über die Verwalterpflichten zu unterrichten. Midwinter sah schnell auf. Es stand bereits deutliches Misstrauen gegen Allens Entdeckung in seinem Gesichte geschrieben, doch sagte er nichts. »Ich dachte an dich«, fuhr Allen fort, »so wie die beiden Pettgifts und ich ein Glas auf unsere freundschaftliche Verbindung getrunken hatten. Den vortrefflichsten Sherry, den ich in meinem ganzen Leben gekostet habe. Ich habe mir eine Quantität von derselben Sorte bestellt, doch darum handelt es sich jetzt nicht.« In zwei Worten erzählte ich diesen beiden würdigen Burschen deine Schwierigkeit und in zwei Sekunden hatte der alte Pettgift die ganze Geschichte begriffen. »Ich habe den Mann in meiner Expedition«, sagte er, »und will ihn, ehe der Zahltag herankommt, mit Vergnügen zu ihrer Verfügung stellen.« Bei dieser letzten Ankündigung gab Midwinter seinem Misstrauen in Worten Ausdruck. Er fragte Allen schonungslos aus. Der Name des Mannes war, wie sich ergab, Bashwood. Er war einige Zeit, Allen erinnerte sich nicht, wie lange, in Mr. Pettgifts Diensten gewesen. Vorher hatte er bei einem Herrn in Norfolk, dessen Namen Allen vergessen, im westlichen Distrikte der Grafschaft eine Verwalterstelle innegehabt, die er aber infolge gewisser Familienverhältnisse wieder verloren hatte. Pettgift verbürgte sich für ihn und wollte ihn zwei oder drei Tage vor dem Zahltagsdiner nach Thorpe Ambrose senden. Früher könne er in der Expedition nicht gut entbehrt werden. Es sei unnötig, sich ferner wegen dieses Gegenstandes zu beunruhigen. Pettgift lache über die Idee, dass es irgendwelche Schwierigkeit mit den Pächtern geben könne. Zwei oder drei Tage des Studiums der Verwalterbücher würden Midwinter unter der Leitung eines Mannes, der ein praktisches Verständnis der Sache besitze, vollkommen für den Zahltag vorbereiten und die übrigen Geschäfte könnten bis später warten. »Hast du diesen Mr. Bashwood selbst gesehen, Ellen?« fragte Midwinter noch immer auf seiner Hut. »Nein«, erwiderte Ellen, »er war auswärts mit dem Aktenbeutel, wie der junge Pettgift sich ausdrückte. Sie sagten mir, er sei ein anständiger, ältlicher Mann zwar, ein wenig zerschlagen durch seine Leiden und ein wenig nervös und verwirrt im Wesen, wenn er mit Fremden zu tun hat, aber vollkommen tüchtig und vollkommen zuverlässig. Dies sind Pettgifts eigene Worte.« Midwinter schwieg und überlegte ein wenig, da er ein neues Interesse an dem Gegenstande fand. Der fremde Mann, den er soeben hatte beschreiben hören, und der fremde Mann, den er an der Stelle, wo die drei Wege zusammenliefen, getroffen, hatten eine seltsame Ähnlichkeit miteinander. War dies etwa ein abermaliges Glied in der immer länger werdenden Kette von Ereignissen? Midwinter war entschlossen, nur umso mehr behutsam zu sein, als ihn der Zweifel, dass dies der Fall sein könne, beschlich. »Willst du mir erlauben, wenn Mr. Bashwood kommt, ihn zu sehen und zu sprechen, ehe irgendetwas bestimmt wird?« fragte er. »Das versteht sich«, erwiderte Allen. Er schwieg und sah auf seine Uhr. »Und ich will dir sagen, was ich inzwischen für dich tun will, alter Junge«, fügte er hinzu. »Ich will dich dem hübschesten Mädchen in ganz Norfolk vorstellen. Es ist noch gerade Zeit, vor Tische nach dem Parkhäuschen zu laufen. Komm mit und lass dich Miss Milroy vorstellen.« »Das wird für heute nicht möglich sein«, entgegnete Midwinter und richtete ihm dann die Entschuldigung aus, die am Nachmittage vom Major eingetroffen war. Ellen war erstaunt und fühlte sich enttäuscht, doch war er nicht von seinem Entschlusse abzubringen, sich bei den Bewohnern des Parkhäuschens in Gunst zu setzen. Nachdem er ein wenig nachgesonnen, fiel ihm ein Mittel ein, von den gegenwärtigen ungünstigen Verhältnissen guten Gebrauch zu machen. »Ich will eine schickliche Besorgnis für Mrs. Milroys Genesung an den Tag legen«, sagte er ernst. »Morgen früh werde ich ihr mit meiner besten Empfehlung einen Korb mit Erdbeeren senden.« Der Tag ging zu Ende, ohne dass noch etwas Bemerkenswertes vorfiel. Ende von Abschnitt 14, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 14. Oktober 2023.